Lektion 7. Übung C2. Hören Sie Auszüge aus dem Vortrag der Kulturkundlerin Hildegard Fries-Reimann zur Stadtbaugeschichte Frankfurts. Teil 1. Wenn man sich heute eine Stadt wie Frankfurt ansieht, dann kann man anhand der Architektur oder anhand der Stadtplanung vielleicht noch verschiedene Epochen in der Stadtgeschichte erkennen. Epochen der Architektur und Epochen, wie die Menschen gelebt haben. Könnten Sie in dem Bereich vielleicht ein paar Dinge zur mittelalterlichen Stadt sagen? Eine planmäßige Anlage einer Stadt, die gab es nie. Sie hat sich immer entwickelt. Die frühesten Zeugnisse, die wir in der Stadt haben, wie zum Beispiel Frankfurt, sind noch Reste der ehemaligen Pfalz. Aber natürlich das beherrschende Dokument, also bauliche Dokument, das ist der Dom. Um diesen Dom herum haben sich im Laufe der Zeit seit 1000 Jahren die Stadt entwickelt. Was heißt das? Der Dom als Mittelpunkt ist für den religiös-sakralen Bereich zuständig. Aber gleichzeitig wurde immer in die Nähe dieses Domes oder dieser religiösen Stätte das kommunale Selbstverständnis ausgedrückt. Das heißt, man baute in die Nähe das Rathaus, die großen Kaufhäuser, die Lagerhäuser, die Gaststätten, den Marktplatz. Das war der Kernpunkt einer jeden mittelalterlichen Stadt. Und das sieht man in Frankfurt bis heute, diesen großen Platz um den Römer. Dann sieht man den Dom, das Verwaltungsgebäude, die Geschäfte und man hat einen direkten Zugang auch noch zu dem Main.